Dante Alighieri. Das neue Leben. Gelesen von Volker Braumann. Mit einem Essay von Karl Federn. In jenem Teile des Buches meiner Erinnerung, vor welchem nur wenig zu lesen ist, findet sich eine Überschrift, die da lautet »Incipit Vita Nova«. Es beginnt das neue Leben. Und unter dieser Überschrift finde ich Worte, welche ich in diesem Büchlein nachzuzeichnen gedenke, und wenn nicht alle Worte, so doch wenigstens ihren Sinn und Inhalt. Schon zum 9. Mal war seit meiner Geburt der Himmel des Lichtes beinahe zu demselben Punkte wiedergekehrt. Und zwar in seinem eigenen Kreislauf, als mir zum ersten Mal die verklärte Herrin meines Geistes erschien, die von vielen, die nicht wussten, wie sie nennen sollten, Beatrice genannt wurde. Sie war damals schon so lange in diesem Leben gewesen, dass während ihrer Zeit der Sternenhimmel sich um den 12. Teil eines Grades gen Osten bewegt hatte, so dass sie ungefähr im Beginn ihres 9. Lebensjahres mir erschien und ich sie ungefähr zu Ende meines 9. Jahres sah. Sie erschien mir, in ein Gewand von der edelsten Farbe gekleidet, blutrot, bescheiden und ehrbar, gegürtet und geschmückt, nach der Weise, die ihrem allerjugendlichsten Alter geziemte. In diesem Augenblick, das kann ich wahrhaftig sagen, begann der Geist des Lebens, der in der geheimsten Kammer des Herzens wohnet, so heftig zu zittern, dass er mir in den leisesten Pulsen furchtbar erschien. Und zitternd sagte er die folgenden Worte: »Ecce Deus fortio me, qui veniens dominabitur mihi«, siehe, hier ist ein Gott, der stärker ist als ich und der mich, wenn er kommt, beherrschen wird. In diesem Augenblick begann der animalische Geist, der in jener hohen Kammer wohnet, zu welcher alle Geister der Empfindung ihre Wahrnehmungen hinauftragen, sich sehr zu wundern. Und indem er insbesondere zu den Geistern des Gesichtes sprach, sagte er diese Worte: »Apparuit jam beatudo vestra«, endlich ist eure Seligkeit erschienen. In diesem Augenblick begann der natürliche Geist, der in jenem Teile wohnet, in welchem sich unsere Ernährung vollzieht, zu weinen. Und weinend sprach er die Worte: »Eo miser, quia frequenta impeditus ero de inceps«, weh mir, Armen, denn von nun an werde ich häufig behindert sein. Von da an, sage ich, beherrschte die Liebe meine Seele, die ihr so rasch angetraut war, und sie begann eine solche Sicherheit und solche Herrschaft über mich zu gewinnen durch die Kraft, welche meine Fantasie ihr gab, dass ich vollkommen nach ihrem Gefallen zu tun genötigt ward. Sie befahl mir zu vielen Malen, dass ich trachten sollte, jenes jugendliche Englein zu schauen, und daher ging ich in meiner Knabenzeit gar oftmals aus, um sie zu suchen. Und ich sah sie auch und sah an ihr ein so edles und preiswürdiges Betragen, dass von ihr sicherlich jenes Wort des Poeten Homeros gesagt werden konnte: »Sie scheinet nicht die Tochter eines sterblichen Menschen, sondern die eines Gottes zu sein.« Und mag auch ihr Bild, das mich niemals verließ, nur ein Übermut der Liebe gewesen sein, um mich dadurch zu beherrschen, so war es doch von so edler Natur, dass es niemals zuließ, dass die Liebe mich leitete, ohne den treuen Rat der Vernunft in allen jenen Dingen, in denen solchen Rat zu vernehmen nützlich sein mochte. Und da das Verweilen bei diesen Leidenschaften und Handlungen einer so frühen Jugend manchen als Fabelei erscheinen muss, so will ich davon ablassen, und indem ich viele Dinge übergehe, die ich aus derselben Quelle schöpfen könnte, aus welcher diese stammen, komme ich zu jenen Worten, die in meinem Gedächtnis unter höheren Paragraphen verzeichnet stehen. Als so viele Tage vorübergegangen waren, dass gerade 9 Jahre seit der oben beschriebenen Erscheinung jener Lieblichen verflossen waren, da geschah es am letzten jener Tage, dass jenes wunderbare Mägdlein mir erschien, in das allerweißeste Kleid gehüllt und inmitten zweier edler Frauen von älteren Jahren. Und da sie durch eine Straße ging, wendete sie ihre Augen nach der Stelle, wo ich furchtsam und schüchtern stand, und in ihrer unaussprechlichen Holdseligkeit, die nun bereits in dem Reiche der Ewigkeit ihren Lohn gefunden hat, grüßte sie mich sehr tugendlich, dass ich das Endziel aller Seligkeit zu schauen meinte. Die Stunde, in welcher ihr süßer Gruß mich erreichte, war bestimmt die 9. jenes Tages. Und da dieses das erste Mal war, dass ihre Worte sich bewegt hatten, um an mein Ohr zu dringen, fühlte ich solche Wonne, dass ich wie trunken aus der Menge eilte. Und in die Einsamkeit eines Zimmers entflohen, begann ich an jene Liebenswürdige zu denken. Und wie ich so an sie dachte, überkam mich ein sanfter Schlummer. In diesem erschien mir ein wundersames Gesicht, denn es war mir, als sähe ich in meinem Zimmer einen feuerfarbenen Nebel, in welchem ich deutlich die Gestalt eines Gebieters von furchtbarem Anblick für jeden, der ihn schaute, sah. Und zwar schien er mir selbst von solcher Freude erfüllt, dass es ganz wunderbar war. Und in seinen Worten sagte er vieles, was ich nicht verstand, außer gar wenigen Worten. Und unter diesen verstand ich deutlich: Ego Dominus tuus, ich bin dein Herr. In seinen Armen aber schien mir ein nacktes Weib zu schlafen, das nur ganz leicht in ein blutrotes Tuch gehüllt war. Und als ich diese mit vieler Aufmerksamkeit betrachtete, erkannte ich, dass es die Herrin des Grußes war, welche mich am anderen Tage ihres Grußes gewürdigt hatte. Und in der einen seiner Hände schien jener mir ein Ding zu halten, was völlig glühte, und es war mir, als spräche er die Worte: Vide cor tuum, siehe dein Herz. Und als er so einige Zeit verblieben war, schien es mir, dass er jene Schlafende aufweckte. Und er gab sich viele Mühe, sie durch die Kraft seines Geistes dazu zu bewegen, dass sie jenes Ding, das in seinen Händen glühte, äße, und sie aß es zuletzt mit Zögern. Danach aber währte es nicht lange, und seine Fröhlichkeit verwandelte sich in das bitterste Weinen. Und so weinend nahm er jenes Weib wieder in seine Arme, und mit ihr entschwebte er, wie es mir vorkam, gegen den Himmel. Davon aber empfand ich eine so heftige Angst und Beklemmung, dass der leise Schlaf, in dem ich befangen war, nicht anhalten konnte, sondern plötzlich verging, und ich erwachte. Und alsbald begann ich nachzudenken, und ich fand, dass die Stunde, in welcher mir jenes Gesicht erschienen war, die 4. der Nacht gewesen, so dass sich deutlich ergibt, dass es die 1. der 9 letzten Stunden der Nacht gewesen war. Und indem ich über die Erscheinung nachsann, die ich gehabt, nahm ich mir vor, es viele wissen zu lassen, die berühmte Liebessänger jener Zeit waren. Und da ich nun damals schon von selbst die Kunst, Worte in Reimen zu sagen, erkannt hatte, so nahm ich mir vor, ein Sonett zu machen, in welchem mich alle Getreuen der Liebe grüßen und mit der Bitte, dass sie mich wissen lassen möchten, was sie über mein Gesicht dächten, ihnen schreiben wollte, was ich in meinem Schlafe gesehen. Und da begann ich das Sonett »Jede verliebte Seele«. Jede verliebte Seele, jedes Herz, das rein vor deren Anblick diese Verse kamen, grüß ich in ihres Herrn in Amors Namen, und ihre Meinung möchte ich gern vernehmen. Es mochte um die vierte Stunde sein, der Zeit, in welcher alle Sterne glühen, als unvermutet Amor mir erschien, noch, denk ich dran, will mich ein Schauer lähmen. Fröhlich schien Amor mir, in Händen hielt mein Herz er, und in seinen Armen lag die Herrin, schlafend, in ein Tuch gehüllt. Dann weckte er sie auf, und sie, mit Beben, aß still mein glühend Herz. Fern schien der Tag, und weinend sah ich ihn von dannen schweben. Dieses Sonett ist eingeteilt in zwei Teile. Im ersten Teile grüße ich und begehre Erwiderung. Im zweiten erkläre ich, worauf erwidert werden soll. Der zweite Teil beginnt bei »Es mochte«. Auf dieses Sonett wurde von vielen und in verschiedenem Sinne geantwortet. Und unter den Antwortenden war auch derjenige, den ich den ersten meiner Freunde nenne. Und er schrieb mir damals ein Sonett, das mit den Worten begann, »Mich dünkt, du durftest allen Wert erkunden.« Und dies war auch eigentlich der Anfang der Freundschaft zwischen ihm und mir, als er erfuhr, dass ich derjenige war, der ihm dies gesandt hatte. Die wahre Deutung des besagten Traumes wurde damals von keinem erkannt. Aber heute ist sie auch den Einfältigsten offenbar. Seit jenem Gesichte fing mein natürlicher Geist an, sehr in seiner Tätigkeit behindert zu sein, weil meine Seele ganz und gar den Gedanken an jene Holdseligste hingegeben war. Und davon ward ich in kurzer Zeit so hinfällig und schwach, dass vielen Freunden mein Anblick leid tat. Und viele, die voll Neides waren, bemühten sich auf alle Weise von mir zu erfahren, was ich vor den anderen durchaus geheim halten wollte. Und ich, der ich die Bosheit der Fragen, die sie mir stellten, durchschaute, antwortete ihnen auf das Geheiß der Liebe, die mir gemäß dem Rate der Klugheit gebot, dass die Liebe es sei, die mich so weit gebracht hatte. Ich sagte, aus Liebe. Weil ich in meinem Antlitz so sehr ihre Zeichen trug, dass dies sich nicht verbergen ließ. Und als sie mich weiter fragten, um wen hat diese Liebe dich so verzehrt? Da sah ich sie nur lächelnd an und sagte nichts. Thank you. Eines Tages geschah es, dass jene Allerlieblichste in einem Raume saß, in welchem Lieder zum Preise der Himmelskönigin zu hören waren. Und ich befand mich an einem Orte, von dem aus ich meine Wonne sehen konnte. Und in der Mitte zwischen ihr und mir, in der geraden Linie, saß eine edle Dame von gar holdseligem Angesicht. Die sah mich oftmals an und verwunderte sich über mein Schauen, das bei ihr zu enden schien. Und da bemerkten wieder viele ihre Blicke. Und so sehr wurde darauf Acht gegeben, dass, als ich jenen Ort verließ, ich hinter mir sagen hörte: »Sieh nur, wie der sich um jene Frau verzehrt!« Und da sie ihren Namen nannten, erkannte ich, dass sie von jener sprachen, die sich inmitten der geraden Linie befunden hatte, die von der holdseligsten Beatrice ausging und in meinen Augen endigte. Da freute ich mich gar sehr, da ich nun gewiss war, dass mein Geheimnis sich nicht an diesem Tage durch mein Schauen den anderen verraten hatte. Und sogleich gedachte ich, jene liebliche Frau zum Verbergen der Wahrheit zu benützen. Und in kurzer Zeit stellte ich das so gut an, dass die meisten Personen, die sich um mich kümmerten, mein Geheimnis zu kennen glaubten. Und durch diese Frau verbarg ich es einige Monate und Jahre. Und um die anderen noch gläubiger zu machen, verfasste ich für sie einige Sächlein in Reimen, die hier aufzuschreiben nicht in meiner Absicht liegt, es wäre denn, insoweit sie sich auf jene lieblichste Beatrice beziehen. Und darum werde ich sie alle lassen. Nur, dass ich einiges weniges davon niederschreiben werde, das als ihr Preis erscheinen muss. Ich sage, dass in jener Zeit, in welcher diese Dame der Schirm so großer Liebe war, wenigstens von meiner Seite, mich eines Tages die Lust anwandelte, den Namen jener holdseligen preisend zu erwähnen und mit ihr die Namen vieler anderen Frauen und vor allem auch den Namen dieser edlen Dame. Und so wählte ich die Namen von 60 der schönsten der Stadt, in welcher meine Herren nach dem Willen des höchsten Gottes das Licht erblickt hatte, und verfasste eine Epistel in der Form einer Serventese, welche ich hier nicht niederschreiben werde. Und ich hätte ihrer gar nicht Erwähnung getan, wenn ich nicht hätte sagen wollen, dass, als ich sie verfasste, es wunderbarerweise geschah, dass der Name meiner Herren sich in keine andere Verstelle fügen wollte, als an die 9. Stelle unter den Namen jener Frauen. Die Dame, durch welche ich meine Neigung so lange verborgen hatte, musste die erwähnte Stadt verlassen und in ein fremdes Land ziehen, wovon ich denn, ganz erschrocken, daß ein so schöner Schutz mir verloren gegangen, weit betrübter ward, als ich selbst vorher geglaubt hätte. Und da ich bedachte, daß, wenn ich von ihrer Abreise nicht mit vielem Schmerz spräche, die Leute mein Versteckenspiel zu rasch durchschauen würden, so beschloss ich, in einem Sonett darüber zu klagen, dass ich hier aufschreiben werde, weil meine Herren der unmittelbare Anlass zu gewissen Worten war, die sich im Sonett finden, wie es jedem, der es versteht, klar werden wird. Und so verfasste ich dieses Sonett, das beginnt: O ihr, die ihr den Weg. O ihr, die ihr den Weg der Liebe gehet, haltet still und sehet, ob wohl ein Schmerz dem meinen gleich zu nennen. Gebt mir Gehör, ich bitt euch drum von Herzen, denn dann könnt ihr erkennen, wie sehr ich bin das Schloss und Tor der Schmerzen. Die Liebe hat nicht, dass ich würdig ward, nein, nur aus edler Art verliehen mir ein so wunderselig Leben, dass hinter mir ich oftmals fragen hörte: Was hat denn der Betörte so froh das Herz? Was ward ihm denn gegeben? Nun hab ich all den frohen Mut verloren, der meinem Liebesschatz entstammt, dem Reichen. Und arm wie ich geboren, bleib ich zurück und wag's kaum zu gestehen. Und jenen muss ich gleichen, die aus Scham, was ihnen fehlt, verhehlen und die fröhlich durch die Menge gehen, während Leid und Not ihr Herze quälen. Dieses Sonett hat zwei Hauptteile. Und im ersten rufe ich die Getreuen der Liebe mit jenen Worten des Propheten Jeremias an: O vos omnes, qui transites per viam, attendite et videte, si est dolor, sicut dolor meus. Und bitte sie, dass sie die Geduld haben mögen, mich anzuhören. Im zweiten Teil erzähle ich, in welche Lage die Liebe mich versetzt, doch in anderem Sinne, als die letzten Teile des Sonetts besagen. Sage auch, was ich verloren habe. Der zweite Teil beginnt bei: Die Liebe hat. Nach der Abreise jener edlen Dame gefiel es dem Herrn der Engel, eine Jungfrau von holdseligem Anblick zu seiner Herrlichkeit zu berufen, welche in jener früher erwähnten Stadt gar anmutig und bei allen beliebt gewesen war. Und ich sah ihren entseelten Leib liegen, und um ihn viele Frauen, die gar mitleidsvoll weinten. Und da ich mich erinnerte, dass ich sie bereits in Gesellschaft jener Lieblichsten gesehen hatte, konnte auch ich einige Tränen nicht unterdrücken. Und weinend nahm ich mir auch vor, einige Worte über ihren Tod zu sagen, zum Lohne dafür, dass ich sie einmal zugleich mit meiner Herrin gesehen hatte. Und darauf spielte ich auch im letzten Teil der Verse, die ich darüber dichtete, an, wie es dem, der es versteht, offenbar werden wird. Und so dichtete ich nun die folgenden zwei Sonette, von denen das erste mit den Worten: Weint, Liebende, und das zweite mit den Worten: O wilder Tod, beginnt. Weint, Liebende, da Amors Tränen flossen, und höret, was ihn treibt zu solcher Klage. Er hörte Frauen weinen früh am Tage, die bittere Tränen tiefen Leids vergossen. Es hat der Grausame, den keiner richtet, der wilde Tod, ein liebes Herz zerstöret. Und was die Welt an einem Mägdlein ehret, nur ihre Ehre nicht, hat er vernichtet. Hört, welche Ehre Amor ihr erwiesen, denn klagen sah ich ihn um sie in Wahrheit. Bald beugt er zum entseelten Bild sich nieder, bald blickt er hoch empor zum Himmel wieder, wo schon die Seele schwebt in lichter Klarheit. Des Mägdleins helles Antlitz sei gepriesen. Dieses erste Sonett ist in drei Teile eingeteilt. Im ersten rufe ich die Getreuen der Liebe und heiße sie weinen und sage, dass ihr Herr weint und dass, nachdem sie den Grund vernommen, weshalb er weinet, sie sich bereiten mögen, noch mehr von mir zu hören. Im zweiten berichte ich jenen Grund. Im dritten rede ich von einer Ehre, die Amor jener Dame erwies. Der zweite Teil beginnt bei »Er hörte«. Der dritte bei hört. O wilder Tod, erbarmungsloser Fluch, grauser Vater aller Schmerzen, peinlicher, unveränderlicher Spruch. Du gabst solch weh dem leidgequälten Herzen, dass ich nun Gehgedanken voll nachsinnend drob, wie ich dich schmähen soll. Wenn man, wie du, so kein Erbarmen kennt, so darf ich jedem klagen das bittere Unrecht, das im Herzen brennt, das du getan, und jedem will ich sagen, Schmerz soll und Leiden wühlen in allen Seelen, die der Liebe fühlen. Du hast die Liebenswürdigkeit der Welt entrissen und preiswürdige Tugend, und hast in heitrer Jugend zerstört die liebliche Holdseligkeit. Nicht sag ich, wer das Mägdlein, das gestorben, ich nenne nur, was sie geziert auf Erden. Nur wer das Heil erworben, darf hoffen, je mit ihr vereint zu werden. Dieses Sonett ist in vier Teile eingeteilt. Im ersten nenne ich den Tod bei einigen Namen, die ihm zukommen. Im zweiten rede ich ihn selbst an und sage den Grund, aus dem ich mich anschicke, ihn zu tadeln. Im dritten schmähe ich ihn. Im vierten wende ich mich an eine unbestimmte Person, ob sie schon meinem Sinn nach eine bestimmte ist. Der zweite Teil beginnt bei Du gabst. Der dritte bei, wenn man. Der vierte bei, nur wer. Einige Tage nach dem Tode jenes Mägdleins trug sich etwas zu, was mich nötigte, aus der erwähnten Stadt zu verreisen und mich in der Richtung nach jener Gegend von ihr zu entfernen, in der sich die liebliche Frau befand, die mein Schutz gewesen war. Obschon das Ziel meines Weges nicht ganz so weit entfernt lag, als sie es war. Und obgleich ich, so viel man sehen konnte, mich in der Gesellschaft vieler befand, missfiel mir die Reise doch so sehr, dass auch die Seufzer nicht die trübe Beklemmung erleichtern konnten, die das Herz empfand, weil ich mich von meiner Wonne entfernen musste. Und da erschien mir im Geiste der süßeste Gebieter, der mich durch das holdselige Weib beherrschte, gleich einem Pilger, leicht und in ärmliche Gewande gekleidet. Er schien mir bekümmert und sah zur Erde. Nur dann und wann schien es mir, als ob seine Augen sich zu einem schönen, rasch dahinströmenden Flusse von herrlicher Klarheit wendeten, der dem Wege, auf dem ich mich befand, entlangfloß. Mir schien es, als ob Amo mir riefe und mir folgende Worte sagte: »Ich komme von jener Dame, welche lange Zeit dein Schutz gewesen ist. Und ich weiß, dass sie nicht wiederkehren wird. Und darum habe ich dies Herz, das du auf mein Geheiß bei ihr haben musstest, bei mir und bringe es zu einer Frau, die dein Schutz sein wird, wie jene es gewesen.« Und er nannte sie mir, und ich kannte sie recht gut. Aller Wege jedoch, wenn du von diesen Worten, welche ich mit dir geredet, einige aussprechen wolltest, so tu es in einer Weise, dass ich aus ihnen nicht die vorgespiegelte Liebe, die du für jene gezeigt und welche du nun für eine andere wirst zeigen müssen, erkennen lasse. Und als er diese Worte gesprochen hatte, war das ganze Traumgebilde sogleich verschwunden, infolge der übergroßen Erregung, die Amor in mir wachgerufen hatte. Mein Angesicht war völlig verändert, und so ritt ich an jenem Tage gar nachdenklich und im Geleite von vielen Seufzern. Und am Tage darauf begann ich das Sonett, das da beginnt: »Ich ritt.« Ich ritt des andern Tags auf einer Heide, in tiefem Sinnen, wie ich manchmal pflege. Da fand ich Amor mitten auf dem Wege, den Liebesgott in leichtem Pilgerkleide. Sein Antlitz schien gedrückt, muss ich gestehen, als wäre seine Herrschaft ihm genommen. So sah ich seufzend ihn und sinnend kommen, gebeugten Haupts, um niemanden zu sehen. Als er mich sah, rief er mich an und sprach: »Ich komme jetzt aus einem fernen Land, wo sich auf mein Geheiß dein Herz befand. Zurück zu neuem Spiel bring ich's Gemach.« Dies hörend, sann so tief ich drüber nach, dass, ohne dass ich's merkte, er verschwand. Dieses Sonett hat drei Teile. Im ersten sage ich, wie ich Amor traf und wie er mir erschien. Im zweiten sage ich, was er mir gesagt, wenn auch nicht vollständig, aus Furcht, mein Geheimnis zu verraten. Im dritten sage ich, wie er verschwand. Der zweite Teil beginnt bei »Als er mich sah«, der dritte bei »Als ich das hörte«. Thank you. Sogleich nach meiner Rückkehr ging ich daran, nach jener Dame zu fragen, die mein Gebieter mir auf dem Weg der Seufzer genannt hatte. Und um es in Kürze zu berichten, sag ich, dass ich sie in wenig Zeit so sehr zu meinem Schirme machte, dass allzu viel Leute über die Grenzen des Geziemenden hinaus davon sprachen, was mir oftmals gar schwer aufs Herz fiel. Und aus diesem Grunde, das heißt, wegen dieses ungehörigen Geredes, das mich böslicherweise in üblen Ruf zu bringen schien, weigerte mir jene Allerliebste, welche die Zerstörerin aller Laster und die Königin der Tugenden war, als sie an mir irgendwo vorüberging, ihren süßesten Gruß, in welchem all meine Wonne bestand. Und indem ich ein wenig von dem vorliegenden Gegenstande abschweife, will ich zu verstehen geben, was ihr Gruß in tugendreicher Weise in mir bewirkte. Ich sage, dass, wenn sie mir an irgendeiner Stelle erschien und ich auf ihren wundersamen Gruß hoffen durfte, da blieb mir kein Feind, ja, es erfasste mich eine Flamme der Liebe, die mich allen Menschen zu verzeihen trieb. Und wer immer mich da um irgend etwas gebeten hätte, ich hätte nur mit demütigem Antlitz das eine Wort Liebe als einzige Antwort gewusst. Und wenn sie eben nahe am Grüßen war, da vernichtete ein Geist der Liebe alle anderen Geister der Empfindung und drängte die matten Geister des Gesichtes vorwärts und sagte zu ihnen, »Gehet und ehret eure Herren!« Und er selbst verblieb an ihrer Stelle. Und wer da hätte die Liebe sehen wollen, der hätte es können, wenn er auf das Zittern meiner Augen geachtet hätte. Und wenn das allerlieblichste Weib grüßte, da stand die Liebe nicht etwa im Wege, so dass sie die schier unerträgliche Seligkeit verfinstert hätte, sondern gleichsam durch ein Übermaß der Wonne wuchs sie so, dass mein Leib, der ganz ihren Geboten unterworfen war, sich oft nur wie etwas Schweres und Lebloses bewegte, so dass ganz offenbar wurde, dass in ihrem Gruß meine Seligkeit lag, die gar viele Male über das Maß meiner Kräfte hinausging und mich völlig überwältigte. Nun kehre ich zu meinem Gegenstande zurück und sage, dass, als meine Seligkeit mir verweigert ward, mich solcher Schmerz erfasste, dass ich die Menschen mied, in einsame Gegend entwich und die Erde mit dem bittersten Tränen netzte. Und nachdem dieses Weinen mich ein wenig erleichtert hatte, begab ich mich in meine Kammer, wo ich klagen konnte, ohne gehört zu werden. Und hier rief ich die Herren der Güte um Mitleid an. Und mit den Worten, »O Liebe, hilf doch deinem Getreuen«, schlief ich ein, wie ein Kindlein, das Schläge bekommen und weinend einschläft. Es mochte etwa die Hälfte meines Schlafes vorüber gewesen sein, als ich neben mir in meinem Zimmer einen Jüngling sitzen zu sehen meinte, der in die allerweißesten Gewande gehüllt war und der mich mit gar nachdenklichem Gesichte betrachtete, wie ich dalag. Und als er mich eine Zeit lang angesehen hatte, war mir's, als ob er mich seufzend beim Namen riefe und mir die Worte sagte, »Philimi«, »Tempus est, ut praetermittantur simulata nostra. Mein Sohn, es ist an der Zeit, dass unsere Trugbilder ein Ende finden. Und da glaubte ich, ihn wohl zu kennen, weil er mich so anrief, wie er mich schon so manches Mal in meinen Träumen gerufen hatte. Und wie ich ihn ansah, da schien er mir gar mitleidig zu weinen, und er schien auch einige Worte von mir zu erwarten. Daher fasste ich Mut und begann in folgender Weise mit ihm zu sprechen. »O edelster Herr, warum weinest du?« Und er erwiderte mir die folgenden Worte. »Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentiae partes, tu autem non sic. Ich bin wie der Mittelpunkt des Kreises, zu dem sich die Teile des Umkreises in gleicher Weise verhalten. Du aber nicht so.« Wie ich über diese Worte nachdachte, schien mir's, dass er gar dunkel zu mir geredet hätte, so dass ich mich zu sprechen zwang und sagte, »Was bedeutet das, o Herr, dass du so dunkel zu mir redest?« Und jener erwiderte in gewöhnlicher Sprache, »Frage du nicht mehr, als dir gut ist.« Und daher begann ich mit ihm über den Gruß zu sprechen, der mir verweigert worden, und fragte ihn nach dem Grunde. Und in folgender Weise wurde mir von ihm erwidert. »Unsere Beatrice hörte von gewissen Leuten, die über dich sprachen, dass die Dame, die ich dir auf dem Seufzerwege genannt, durch dich Verdruss gehabt hätte. Und darum würdigte jene Lieblichste, welche eine Feindin alles Verdrusses und Schadens ist, dich nicht ihres Grußes, aus Furcht, dass du ein Schädlicher sein könntest. Und darum will ich, ob ihr gleich infolge der langen Gewohnheit dein Geheimnis wahrhaftig nicht mehr völlig verborgen ist, dass du einige Worte in Reime fassest, in welchen du die Gewalt, welche ich durch sie über dich habe, erwähnest, und wie du schon als Knabe so rasch ihr eigen geworden. Und zum Zeugnis dessen rufe den auf, der dies weiß, und bitte ihn gleichsam, dass er es ihr sage. Und ich, der ich jener bin, werde gern mit ihr davon sprechen. Und hierdurch wird sie deine Gesinnung erkennen und, wenn sie diese einmal erkannt, die Worte der Getäuschten verstehen. Sorge auch, dass diese Worte gleichsam Zwischenträger seien zwischen ihr und dir, so dass du nicht geradewegs sie anredest, weil sich das nicht ziemen würde. Und sende sie nirgendhin ohne mich, wo sie sie vernehmen könnte. Aber sieh zu, dass du sie mit süßem Wohllaut schmückest, in welchem ich sein werde, so oft es Not tun wird. Und als er diese Worte gesprochen, verschwand er. Und mein Schlaf war vorüber. Und in der Erinnerung fand ich, dass dieses Gesicht mir in der 9. Stunde des Tages erschienen war. Und noch bevor ich jenes Zimmer verließ, beschloss ich, eine Ballade zu verfassen, in welcher ich alles befolgen wollte, was mein Herr mir geboten. Und so machte ich denn diese Ballade, die beginnt: »Du sollst, mein Lied.« Du sollst, mein Lied, den Gott der Liebe finden und sollst mit ihm zu meiner Herrin gehen, dass deine Worte neu mich ihr verbinden und meines Fehls Rechtfertigung ihr künden, dazu mag er dann mein Gebieter sehen. Zu ihm nimm deinen Lauf. Du gehst, mein Lied, in so sittsamer Weise, dass du wohl auch allein kühn dürftest wagen deine Liebesreise. Doch willst du deines Ziels ganz sicher sein, dann such erst Amor auf. Wer weiß, ob's gut ist, ohne ihn zu gehen. Denn jene, welche dich empfangen soll, hegt gegen mich, so muss ich fürchten, Groll. und kämst du ohne ihn zu ihr gegangen, sie könnte leicht unlieblich dich empfangen. Mit süßem Ton, wenn du vor sie getreten, beginn in solcher Art, nachdem zuerst um Mitleid du gebeten. O Herren, der, von dem gesandt ich ward, er wagt's euch anzuflehen, was ihn entschuldigt, möget ihr verstehen. Verstehen, dass Lieb und eure Schönheit nur zu wandeln ihn bewog auf fremder Spur. Warum er's tat, das könnt ihr leicht erkennen. Nie hat von euch das Herz erwenden können. O Herren, sag, sein Herz war hingegeben euch in so steter Treue, dass all sein Denken nur in euch mag leben. Früh ward er euer und blieb es ohne Reue. Und glaubt sie es dir nicht, sei Amor Zeuge mir für ihr Gericht. Doch kannst du mir Verzeihung nicht erwerben, dann möge sie gebieten mir zu sterben. Mit dem Befehl magst du dann von ihr gehen, und ihres Knechts Gehorsam wird sie sehen. Doch ihm, dem des Erbarmens Schlüssel kund, sag, eh verhallt dein Klang, dass er ihr schildere meinen guten Grund zum Lohn für meinen lieblichen Gesang. Sag ihm, O bleib noch hier und sprich, mein Herr, von deinem Knecht mit ihr. Und wird durch dich ihm der Verzeihung Glück, verkünde Frieden ihm mit hellem Blick. Und nun, wenn's dir gefällt, mein lieblich Lied, komm heim, wie einer, der in Ehren schied. Diese Ballade ist in drei Teile geteilt. Im ersten sage ich ihr, wo sie hingehen möge, und spreche ihr Mut zu, damit sie sicherer dahin gehe. Und sage ihr auch, in welche Gesellschaft sie sich begeben solle, wenn sie in Sicherheit ihres Weges ziehen will und ohne alle Gefahr. Im zweiten sage ich, was ihr zu verkünden obliegt. Im dritten gebe ich ihr Urlaub, zu gehen, wann sie will, indem ich ihren Gang dem guten Glück empfehle. Der zweite Teil beginnt bei »Mit süßem Ton«, der dritte bei »Und nun«. Hier könnte wohl einer gegen mich auftreten und sagen, dass er nicht wisse, wem mein Sprechen in der zweiten Person gelte, weil ja die Ballade nichts anderes ist als eben die Worte, die ich rede. Und darum sage ich über diesen Zweifel, dass ich ihn an einer anderen Stelle in diesem Büchlein zu lösen und aufzuklären gedenke, die noch zweifelhafter ist. Und dann wird, wer hier zweifelt oder hier Widerspruch erheben wollte, erkennen, wie ich es meine.